Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfeldner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallo, heute sind wir beim 23. Podcast angelangt. Bald haben wir die 100 erreicht. Sehr motiviert. Und dann hören wir auf. Na, wieso? Ja, weil irgendwann muss vorbei sein. Beim 101. Da machen wir sie dann noch die Cruella de Ville. Wir haben auch gar keine Kommentare. Ich hab das heute nochmal recherchiert und bin draufgekommen, dass wir das nur zu unserem eigenen Vergnügen machen. Und das reicht in dieser inflationären Mediengesellschaft nicht. Also halt euch fest, jetzt habt ihr nicht dann nochmal 86 Podcasts, nein, 76 Podcasts, wo ihr euch draufstürzen könnt, wenn wir jetzt wirklich bei 100 abbrechen. Also genießt an jeden, wir waren so der... Ich glaube, es gibt ja nicht mehr wie 100 Podcasts über das Essen, über was man sich da unterhalten kann. Ich meine, so tiefgründig ist jetzt die Thematik auch nicht. Ja, wir können uns einfach jedes Jahr wieder wiederholen und die Themen wieder... einfach nochmal aufhören. Ja, der Jänner ist jetzt mittlerweile vorbei. Wir sind jetzt schon im Februar. Ah ja. Das heißt, der Frühling kommt mit riesigen Schritten auf uns zu. Endlich. Ja, zumindest da in der Donauregion. Ich habe gehört, dass die Donau heute um ein Tier bereichert worden ist. Die Artenvielfalt in der Donau, nimmt wieder zu. Möchtest du erzählen, welches Tier heute in die Donau geschmissen wurde von zwei rüppelhaften Kindern? Mein Schweinchen namens... Babe. Nein, ich habe ein Skateboard-Utensil dabei gehabt. Ein Wachs, das geformt war wie ein Schweinderl. Und zwar solche Burschen, ist nichts Besseres eingefallen, dass das einfach entwenden und in den Donau reinschmeißen. In diesem Zuge möchte ich mal meinen Standpunkt erläutern und sagen, Eigentum ist zwar nicht cool, aber wenn es um sowas geht, das haut man nicht an. Danke. Also, ich glaube ja, die hat der Himmel geschickt, weil ich finde, dieses grausliche Wachsschweindl hat unsere Wohnung schon einiges cooler gemacht, aber es war immer ein bisschen unheimlich und du hast das immer ziemlich weit oben hingestellt, sodass es nicht erreicht und nicht so gut wegschmeißen. Wieso wohl? Aber ich würde sagen, nähern wir uns dem heutigen Thema. Ja, auf jeden Fall. Wir haben das letztes Mal schon, angekündigt, es geht heute um das Buffet! Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Buffets. Und wir schauen uns die jetzt alle an. Warum holst du jetzt eine Gabel? Um das Buffet zu genießen. Ach so! Stark. Was ist denn ein Buffet? Keine Ahnung, also ich glaube. Was würdest du als Buffet definieren? Ich glaube, ein Servierschrank, oder? Das war früher mal das Buffet, oder? Der Wort Stamm, Buffet, bezeichnet ein Möbelstück, siehe Anrichte. Also eigentlich kommt Buffet eher von dem Anrichte, wahrscheinlich weil es in der Küche früher in Frankreich, schätze ich jetzt einmal, Frankreich, auf der Anrichte zum Beispiel jetzt die Jausen hergerichtet haben und wenn sie dann gesagt haben, ja, das Hintragen zahlt mir eigentlich nicht. Heute gibt es Buffet. Wir essen quasi von der Anrichte. Aber das heißt ja, ich kenne das nur so aus meiner Familie, dass das so Kredenz heißt. Ja, man sagt ja, ich kredenze dir. Ja. Kennst du das? Die Kredenz, diese Schränke, die in der Küche stehen, diese großen. Aber Kredenz und Anrichte sind ja zwei verschiedene Beispiele. Das stimmt allerdings. Mhm. Ja, also auf alle Fälle können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass es eine Art der Speisenpräsentation ist. So wie es wir besprechen, definitiv. Also wir konzentrieren sich nicht auf das Architektonische oder Mobiliartechnische, sondern wirklich erstaunlicherweise konzentrieren wir sich aufs Essen, auf die Darreichungsform der verschiedensten Lebensmittel à la Buffet. Und jetzt möchte ich das Wort kurz dir übergeben, damit du das ein bisschen eine Einleitung machst. Was Was? Danke, dass du bemerkt hast, dass ich dich nicht unterbrechen wollte. Aber ich habe schon ein paar Mal Ansätze. Also, ja. Die Speisen werden eben auf einem separaten Tisch angeboten, wie wir ja schon gehört haben, also präsentiert. Und dort werden sie auch ansprechend arrangiert, um im Französischen zu bleiben, arrangiert. Was heißt das? Hingelegt? Ja, genau. Und der Gast kann sich seine Vorlieben entsprechend selbst bedienen. Ja, voll. So schaut das aus. Man kann unterscheiden zwischen zwei Buffetformen, also Farmen vielleicht auch, aber Formen. Welche zwei Buffetformen gibt es? Welche fallen da euch so spontan an? Ja, ein Selbstbedienungsbuffet und also ein Buffet, wo man wer andere was herricht, wo es quasi alles präsentiert ist und dann steht vielleicht trotzdem nur so. Das ist voll schlau von dir, aber ich würde eigentlich aufs Kalte und aufs Warme bedienen. Aber ich finde deinen Ansatzpunkt viel menschlich. Weil das ist wahrscheinlich ein Punkt, was Leute am Buffet-Essen abschränkt, dass das ein bisschen grauslich ist. Weil wenn da jetzt irgendwelche anderen Leute hingehen und sagen so, kriegst du jetzt ja was, dann nach dem Klo gehen nicht handwaschen, dann schneiden sie drauf, dann weiß ich nicht, was sonst noch ist passiert. Überbaut so ein Glasschutz davor ist. Genau, beim Salatbuffet. Das ist ja so der Nischschutz. Der Nischschutz ist ja da verpflichtend, ja. Mhm. Aber das ist voll unfair, wenn die Leute nämlich 1,50 groß sind, dann sind sie schon drunter. Das ist mir nämlich aufgefallen. Darum hätte ich mir gedacht, dass es vielleicht beim Buffet trotzdem nur so einen Buffetverantwortlichen gibt, dass halt alles hergerichtet ist, aber trotzdem ein Mensch in weißer Kleidung, top hygienisch, dann sagt, ja, was hätten Sie denn gern? Und du sagst, zwei Scheiben Käse und dazu diese aufgeschnittene Ananas in Form von Boris Becker und der gibt dir das dann. Ja, okay. In die asiatischen Länder wird beim Buffet so gearbeitet. Die haben sogar Laborkittel an und Mundschutz und alles. Also übertreiben kann man es auch, aber so dazwischen drinnen ist, glaube ich, ganz cool. Ich habe noch was anderes gefunden. Also kaltes und warmes Buffet sind eigentlich die zwei Sachen, was man wirklich unterscheidet. Nein, ich finde, das ist deine Unterscheidungsform auch zutreffend. Wobei, ich habe noch nie einem Buffet beigewohnt, wo es also einen Menschen gegeben hat, der was das dann extra hergekriegt hat. Nein, wirklich? Also normalerweise ist es ja dann so, wenn da jetzt wirklich ein Koch da wohnt, also ich muss gestehen, ich habe immer nur männliche Köche gesehen. Heißt nicht der Koch. Ja genau, also bei den Buffets, es waren wirklich immer ausschließlich Männer, die waren immer adipös, also nicht mehr übergewichtig, sondern die waren immer adipös, das ist mir aufgefallen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dick und adipös? Dass adipös eine krankhafte Fettsucht ist. Okay. Das ist schon ein Krankheitsbild. Wenn du nicht dick bist und dann Schnupfen hast. Also nein. Nein, das ist ab einem BMI über 30, also ab 29,99. Ja, voll. Die waren immer adipös und die sind immer beim Fleisch gestanden. Das haben sie bei den Hauptgerichten. Es war eigentlich immer so, dass dort bei den Hauptgerichten Fisch, Fleisch oder so. Stimmt. Das sieht man ja immer auf sich. Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen. Ich finde es voll nett, dass da auffällt, aber es ist so cool. Also es kann nicht so einmal so auf gehen. Die Raststationen zum Beispiel auf der Autobahn, wenn du zu irgendeinem sich ein Restaurant zubeweist, wo es halt nicht der typische Burger King, sage ich jetzt einfach mal, ist, sondern da wird halt Lasagne anboten. Falls du zuhörst, alle schöne Grüße an dich. Das war geil. Was war da? Ja, du lässt für die ganz allein, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, ich und der Olli finden das lustig. Nein, auf jeden Fall sind wir ja nach Bern gefahren und vor dem Spülen haben wir halt noch was zum Essen gecheckt und die Wahl ist halt auf so eine Raststation gefallen, wo es halt zwei Sachen gegeben hat. Das hat es also ein Selbstbedienungsbuffet gegeben und daneben im Burger King. Ich habe mich beim Burger King getraut, dass ich diesen Veggie-Burger ausprobiere. Da hast du ja gesagt, der war gar nicht so schlecht. Richtig. Also ich würde jetzt auch nicht empfehlen. Und der Olli hat sich eine Lasagne bestellt um 8,90 oder so. Die hat er dann als lauwarme gekriegt. Es war nicht so sehr Lasagne, sondern es waren einfach Spaghetti Bolognese. Und die waren nicht gut. Oh. Und natürlich um einiges teurer ist das Zeugs von diesen Fastfood-Ketten. Ja, manchmal, wenn es auswärts, also wenn es mit deiner Combo Oberösterreich verletzt hat, aber spürst, kriegt sie ein Lunchpaket. Aber dass ich dieses Mal einen Korb gekriegt habe und nicht wieder mal als verkappter 16-jähriger Kupi mitfahren habe dürfen, nämlich wirklich, ich wurde ausgeladen. Weil der Platz ja, ein Busch hat. Du brauchst aber nicht immer dabei sein. Ich bin auch nicht immer dabei, wenn du Sachen machst. Welche Sachen? Ja, heute? Am Abend. Also, ja, das heißt morgen. Ich habe die Torten mitgebracht. ja, heute am Abend ist ja der gestern am Abend. Genau, am Samstag am Abend, bleiben wir so. Am 2.2. ist ja die Gegenveranstaltung. Gestern war das? Gestern, genau. Und wie war's? Ja, dieses Zeitrechnen ist echt schwierig. es war fatal. Ich habe heute noch Muskeln gehabt. Ich habe nämlich wieder angefangen, Sport zu treiben. Ich habe jetzt ein bisschen eine sportarme Phase hinter mir gebracht. Ich meine, das war ja Winter. Und, du warst mehr am Buffet als am Home-Trainer. Ich war tatsächlich am Montag beim Buffet. Und es war sehr, sehr gut. Mhm. Es war wirklich gut. Und ich habe es geschafft, eine perfekte Auswahl zu haben. Und ich habe ja vorher bei so einer Diskussionsrunde mit Mikro mitgemacht und habe mir aber wirklich auch noch das aufgeladen, was ich wirklich gerne auf Stella haben wollte. Mhm. Und dann ist dieser Veranstalter oder der Galerist zu mir gekommen und hat gesagt, ah, okay, was hat jetzt die Diätologin am Teller? Und dann hat er sich gedacht, dass ich mir das nur auf wieder habe, weil ich da halt jetzt so in Form einer Funktion da bin. Mhm. Aber nein, also ich habe es toll gefunden, dass es einen Couscous-Salat gegeben hat, einen Kichererbsensalat, viel gegrilltes Gemüse, eingelegte Artischocken. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich beim Kraut bedient, weil mein Kraut ist toll. Toller Krautsalat. Mhm. Also muss ich schon sagen. Kraut für den Kraut. Ja. Vor allem, das Beste war dann auch, dass mich die, also manche Leute kennen Gemüse essen, manche nicht. Das ist eine Kunstform, weil die Dame, die neben mir gesessen ist, hat mir doch tatsächlich, wie sie in die Sherry-Tomaten, die waren dann recht knackig gegrillt, hat sie einfach brachial reingestochen. Kann man sich nicht erwarten, dass sie explodiert, gell? Das muss man schon mit ein bisschen am Gefühl machen. Auf alle Fälle hat sie mir total angespritzt. Ja. Mhm, vor allem, das war eben mega peinlich. Ja, naja. Ja, warum nicht? Also, wir trinken da Kaffee. Das ist sehr gut. Nein, ich habe was anderes recherchiert, woher das Buffet überhaupt stammt. Ich glaube, dass das ja ein französischer Begriff ist. Du hast auch recherchiert im Internet, gell? Ich habe das kurz gesagt. Ja. Also, es breitete sich im 17. Jahrhundert aus. Nämlich aus Vive la Nation, France. Ja, es hat sich tatsächlich von Frankreich aus entwickelt. Okay. Genau. Vom Sonnenkönig? Nein, nicht von Louis XVI, sondern der größte Förderer des Buffets war Napoleon. Oh. Ja, genau, Napoleon. Weil der war nämlich überhaupt kein Freund von förmlichen Empfängen, was also mit Tischkultur überhaupt nicht. Ah, okay. Und da hat es ein bisschen rascher runtergemessen, wahrscheinlich auch wegen der Feldverpflegung, ist er ein bisschen rauere Sitten gewohnt gewesen. Ja. Und deswegen hat sie dann eben auch diese Tradition des Stehempfangs mit Fingerfood durchgesetzt. Oh, danke, Napoleon. Puh, ich weiß nicht. Also ich bin ja kein Freund von Buffets. Ich finde Häppchen ziemlich geil. Ja. Ja. Ich nicht. Da greift auch jeder mit der Hand so hin. Außerdem, immer wenn ich bei Empfängen oder bei Veranstaltungen bin, wo... Ja, bei den großen Empfängen, weißt du, wo ich immer geladen bin. Nein, wenn da wer mit Häppchen durchgeht, dann ist es eine Person. Mhm. Und ich muss einfach nur immer gestehen, dass ich mich zu dem dort ansässigen Veranstaltungs- und Servierpersonal menschlich eher hingezogen fühle, wie zu den Leuten, die bei diesen Veranstaltungen geladen sind. Ich möchte mich dann immer zum Unterhalten anfangen mit den Leuten, die Häppchen bringen. Na, wie geht's? Und gehst halt nur auf ein Bier? Na, wie ist ohne? Solche Sachen. Mhm. Mit denen kann ich mich viel mehr auf einer Augenhöhe bewegen. Ja, weißt du ja, deinen Beruf erlernt hast. Ja, ist ein bisschen schwierig. Häppchenträger. Ja, auf alle Fälle, das Buffet, das gibt es bei uns noch gar nicht so lang. Also generell, in den Vereinigten Staaten gibt es ja das Buffetsystem natürlich schon recht lang. Okay. Also so seit die 80er Jahre, nämlich erst. Das ist gar nicht, gell? 40 Jahre? Okay, nicht so lang. Nein, wir glauben ja, das war schon immer da. Weiß nicht. Mhm. Weiß ich überhaupt nicht. Bei uns gibt es so eine Gastronomie, wo anscheinend der Olli halt recht eingefahren ist, erst seit Anfang des 21. Jahrhunderts. Okay. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was man so schauen mit, also wo man ich gedacht habe, mein erstes Buffet, so wirklich, war glaube ich in so einem, ich traue mir das ja fast gar nicht sagen, in so einem All-Inclusive-Urlaub. Du warst einmal auf einem All-Inclusive-Urlaub? Ja. Wo? In der Türkei. Das war in der Nähe von Antalya, war ich da mal mit meinen Eltern. Und im ganzen Ferienressort hat es noch scheiße gestanden, weil es irgendein Problem mit der Kanalisation gab. Und wie war der Urlaub so? Wie war es? Das Buffet war in Ordnung. Ich finde das so furchtbar. Ja, es hat eher ein paar Sachen gegeben, was man dann. Eben, es ist ja die Auswahl da für die. Also das. Du musst ja auch nicht dann alles essen. Der Kleberpudding oder solche Sachen, das was die halt nicht so zart, das lässt halt stehen. Und die Calamari Fritti. Ja, welche Formen vom Buffet bevorzugst du denn? Frühstücksbuffet, Salatbuffet und. Genau, das tut. Ma, wie kann ich das vergessen? Und das Salatbuffet. Und das Buffet, wo man so die Lebensmittel auf die nackten Frauen drauflegt. Was ist mit den nackten Buffet Männern? Buffet Erotik. Und was ist mit den nackten ägyptischen Katzen? Das will ich nicht. Nicht? Nein. Wie findest keine du? Mit Zwingen aus. Also ich glaube, Asia-Buffet magst du ganz gern. Ja, das geht auch. Ja. Ich finde ja die Buffetform, so dass ich das rausbringe, ganz furchtbar, wo du lauter so Sachen auf den Teller tust und dann lässt du das abbraten. Ah, wie beim Mongolen quasi. Ja, ich wollte keine Werbung machen. Ja, wie machst du Werbung für ganz Mongolen? Mongolien. Für ganz Mongolien. Für die Mongolei wollte ich sagen, natürlich. Ja, ja, und dann hast du diese Schnippdings ist da, ja, für die Soßenauswahl. Ja, weil du das nicht als so rohe essen kannst, Bier. Nein, da bin ich kein Fan von. Ja, weil du auch kein Fleisch isst. Ja, aber da gibt es ja andere Sachen. Ja, stimmt, Jakobsmuschel. Ja, nein, und Gemüse und aber da. Also ich muss sagen, das einzige Buffet, was mich in letzter Zeit wirklich überzeugt, ist das eben sehr verkannte Buffet am Linzer Hauptplatz beim Asiaten. Mhm. Und so, und dafür mache ich eine Werbung, weil die haben es verdient. Das ist immer so leer dort. Und ich glaube, dass das auch hygienetechnisch nicht wirklich gut ist. Die haben auch keinen Spuckschutz oben. Naja, aber ich habe noch niemals eine Maus durchrennen gesehen, die ist schon mal geworden. Ich weiß nicht, wo der Jack the Ripper jetzt drinnen ist. Ja. Da war früher auch Chines drinnen und da habe ich nicht einmal eine Maus drinnen rennen gesehen. Da habe ich mir gedacht, lieber nicht. Ja, dieses, also, und was hältst du prinzipiell von All-You-Can-Eat-Buffets? Ja, finde ich schon nicht schlecht irgendwie. Obwohl, ja, ich weiß nicht, je nachdem, immer brauche ich es nicht, aber hier und da finde ich es halt schon geil, sich an die Grenzen des eigenen Körpers zu wagen. Und ja, aber ich finde es zum Beispiel. Also ich würde es jetzt nicht empfehlen, dass wer jeden Tag, wenn er halt in der Mittagspause essen geht, zu so einem All-You-Can-Eat-Buffet, so einem Buffet geht. Wieso ne? Ja, weil erstens einmal, ich finde es furchtbar, wie die Dinge dann angerichtet sind. Ich meine, dass man immer was herricht. Du siehst das ja selber bei einem Buffet. Ich schaue, dass das schön ausschaut. Aber normalerweise, da die Leute sich halt dann alles, das schaut aus wie ein Betriebsunfall. Das schaut aus wie unser Bio-Kübel, wenn du es noch aufmachst. Das vermischt sich dann alles und das ist dann ein Riesenhaufen, weil die Leute, die sind halt einfach, ja, du stellst halt meistens auch ewig an. Weißt, es gibt keine Tischkultur, dann musst du die in der Schlange anstellen, da hört es bei mir sowieso schon auf, weißt. Und ich verstehe das nicht, da muss ich mich überall vorbeidrängeln. Vier Fünftel mag ich eh sowieso nicht, da muss ich mich aber komplett vorbeidrängen und immer warten, bis alle Leute dort fertig sind, damit die Schlange wieder weitergeht. Das nervt mich auch total. Ich meine, ich muss ja gestehen, ich käme ja aus mittlerweile und ich bin immer die Erste, wenn das Buffet eröffnet wird, weil, ja. Nachher ist scheiße. Ja, nachher ist scheiße. Ich bin noch hier. Nachher. Auf mir sehen. Ja, und ganz ehrlich gesagt, dann haben die Leute so dieses Teller und dann laden sie sich überall so viel drauf, weil sie halt so gierig sind und dann hast du dieses total überladene Teller und das und dann. Du musst das eh nicht essen, das ist ja für die anderen. Nein, aber wenn die Leute, wenn mir dann so Menschen umgeben, die alle irgendwie so wenig Tischkultur haben, ja, dann kann ich das Essen halt so genießen. Das schaffe ich dann nicht. Psychisch. Vielleicht brauchst du für das Buffet Scheuklappen. oder, nein, ich finde es ja blöd, wenn nicht jeder gleichzeitig das Essen kriegt und man kann schon zusammen warten, wie es zum Beispiel eben bei diesem Asia-Buffet ist, wo recht wenig Leute immer sind. Aber wenn ganz furchtbar finde ich das immer so bei Hochzeiten, wenn dann so 100, 150 Leute gleichzeitig zum Buffet gehen. Weil es entsteht einfach keine gute, gesunde Tischatmosphäre. Und da muss ich sagen, da bin ich französisch. Also ich liebe das total, wenn man alles auf den Tisch stellt, weißt, und das dann wirklich zelebriert mit voll vielen Gängen und dann dauert das ewig, weißt, man isst eher viel und das geht ja mir jetzt nicht so. Aber das ist Leidenschaft. Das du müssen nicht da nicht aufstehen. Und das geht's. Wirklich? Ja, schlafen wir. Ich hab's nicht gehört. Sag ich ja. Ja, und beim Salatbuffet, das ist ja nur eine ganz gute Alternative. Ja, das fände ich ziemlich geil. Das ist eigentlich, glaube ich, mein Geheimfavorit. Ich bin jetzt draufgefallen, dass du echt, also wie wir das erste Mal in diesem Love-Urlaub waren, da hast du dich überwiegend von einem Salatbuffet dort ernährt. Ja, weil es geil ist. Es war wirklich geil, aber ich habe es total lustig gefunden, weil wenn der Kellner das Teller observiert hat, dann hat man echt so die Umrisse vom Teller gesehen, weil du einfach mit so einer Leidenschaft gegessen hast. Wenn es frischen Salat gibt, mit zusätzlichen kleinen Gimmicks, wie, sage ich jetzt einmal, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Kresse, whatever, und dann hast du noch verschiedene Dressings dazu. Hallo, wie geil ist denn das? Also, das ist schon richtig cool gewesen. Ich liebe Salatbuffets. Ja, und so ein Salat ist ja, wenn er richtig sättigend sei, ist ja sehr, sehr volumenreich. Ja, voll geil. Aber was ich dann wieder so im Alltag, weil eigentlich so, wenn jetzt wer nicht so die gute Möglichkeit hat in der Arbeit und sie jeden Tag so ist Weckerl vom Bäcker holt, ist erstens einmal halt Schweineteier. Und zweitens auch so von der Zusammensetzung her, halt, da fällt halt irgendwie was. Und dann kannst du halt echt empfehlen, hey, im Supermarkt gibt's, in einem größeren Supermarkt gibt es ein Salatbuffet, was der was auch dort an Bohnensalat, Kidneybohnen, weiße Bohnen und noch Salat dazu. Aber die Tatsachen sind so klar. Und dann ja, ist, die sind echt, die sind jetzt klar. Und dann presst du das alles so ein und das, wenn du das dann ausstürzt, auch noch mit, weiß nicht, mit zwei Scheiben Vollkornbrot, die man sich ja runterschneiden lassen kann, direkt bei der Decke, ist das ja ein wunderbares Essen. Aber ich kam da nie auf die Idee, dass ich mir da jetzt ein Blattgemüse nehme. Weil das einfach, da ist sofort das Tatsal voll. Aber ich glaube, es geht mittlerweile eh nach Gewicht, oder? Und nicht nach Volumen. Ich muss sagen, in einem Supermarkt kaufen wir keinen Salat von einem Salatbuffet. Nicht? Nein. Ja, aber du isst ja in der Arbeit. Ja, du isst ja eigentlich wirklich ganz, ganz selten to go. Nein. Ja. Es ja. geht. Ja, aber das aber auf alle Fälle, ich weiß jetzt nicht, wie das heute ist. Vielleicht kann man darüber irgendwer aufklären. Aber das war immer sowas, wo ich mir gedacht habe, ja, waren dann schon das große Tatsal. Und irgendwie, du presst. Ja, und dann hast du so den Haufen auf dem Salat drauf und dann versuchst du das nur so den Deckel irgendwie halbwegs zu schließen, bis der schon irgendwie verleitet. Ja, weißt du, dass du nicht kannst beim Salatbuffet? Du kannst das einfach nicht. Was? Du unterstützt mir, dass ich das nicht kann, oder wie? Anscheinend. Was du zu wenig tust und das dann draufdrücken. Naja, nein, ich drücke das dann so drauf. Ich hab das dann. Aber da gibt es sicher andere Leute, die was voll über die Leute schimpfen, die was dann immer so viel ins Salat. Ja, die Supermarktmitarbeiter. Ja, na, weil dann da ist er in dieser Rille, wo das Plastikgefäß, genau, wo das Plastik einschafft, da, wenn man zu viel gemacht hat, dann rinnt er so das Dressing raus. Ja. Und dann war es einfach, man hat es übertrieben. Mhm. Und da bin ich auch gierig, wenn man mir denkt, Salat kann man echt dazu essen, aber mit die Dressings, die machen im Supermarkt, die schwimmen vor Öl, weißt? Und dann ist das auch wieder eine total üppige Mahlzeit. Org. Das wollte ich noch mal gesagt haben. Mhm. Ja, voll. Kaufst du nie? Jetzt habe ich Lust aufs Salatbuffet. Ja. Ich glaube, der Mehrheit merkt gerade eh noch offen. Heute war ich schon in meinem Pyjama einkaufen, ungeschminkt. Ich finde, das muss man mindestens einmal im Monat machen. Mhm. Ja, okay. was hältst du von Buffets bei Hochzeiten oder Geburtstagen? Ja, ich glaube für die. Ganz kurz noch, es gibt ja nur eine andere Form des Buffets. Das ist mir jetzt eingefallen. Das Flying Buffet. Kennst du das? Ja. Das ist so ein großes Tableau, da stehen immer so kleine Sachen, also da stehen kleine Gerichte oben und die Kellner und Kellnerinnen, die bringen das sozusagen fliegend an die Tische. Ah, okay. Und sowas hat im Grunde deine Tante zu ihrer Geburtstagsfeier auch gehabt. Naja, voll. Das Flying Buffet. Das war nämlich ein Händler. Entschuldigung. Das war jetzt gerade eingefallen. Das habe ich lustig gefunden. Mhm. Was war deine Frage? Wie du generell Buffets an Geburtstagen siehst. Ja, gemischt irgendwie, weil ich mir trotzdem denke, wenn du jetzt Gastgewerbe aufsuchst, das was vielleicht nicht so die großen technischen Kapazitäten hat, hast du einen Vorteil, wenn du alles im Vorhinein vorbereiten kannst und dann nachher die Leute drauf loslässt, was ein bisschen einen Vorteil bringen kann. Und wenn es ein Salatbuffet gibt, bin ich dabei. Ja, man wird da schon. Ich find mir immer was. Ich weiß nicht, ich fände das dann auch nicht so tragisch, wenn da wäre, keine Ahnung, ein Kartoffelpuffer da, wo falsch dann rausnimmt und vielleicht wieder zurückliegt oder wo so die Baumeister zu oder irgendwie. Das ist ja wurscht, das sind ja Lebensmittel und die sind gut, weil sie gut sind und nicht, weil sie schön angerichtet sind. Natürlich isst das auch mit, aber bei mir glaube ich nicht so sehr in der Intensität wie bei dir. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Das kann ich sofort unterschreiben. Obwohl du schlecht siehst. Wie? Ja, obwohl du schlecht siehst. Wie schlecht sehen? Obwohl du Bärbrühl schlecht siehst. Ja, Bärbrühl, das ist nicht mehr schlecht. Also. Ja, voll. Also. Außerdem, normalerweise steht ja das Essen nicht 3 Meter von einem entfernt. Und ich bin ja kurzsichtig. Stimmt. Ja, das heißt, das hilft. Was macht Sinn? Was macht wie Sinn? Du hast, wie du beim Buffet verführt auskennst und dass du das Auge mit isst. Ja. Eigentlich wollte ich dich so jetzt gegen Ende noch fragen, was die Dinge sind, die du am Buffet liebst. Außer die Vielfalt, was du ja schon gesagt hast. Ja, dann frag mich. Herr Grillberger, was sind die Dinge, die du am Buffet so ganz besonders liebst, außer die Vielfalt? Und ich finde es gar nicht so vielfältig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es sind immer wieder dieselben Sachen. Ja. Die, was schnell zum Herrichten sind, die, was schön zum Warmhalten sind. Ja. Und ja, so ein paar Kriterien. Ja, Salatbuffet. Wobei beim Salatbuffet wirklich, glaube ich, da ist man letztens mal bei einer Schulung diese Kresse. Kresse am Salat drauf mit so einer Joghurtsauce oder Joghurtdressing, wo es dann noch ein paar so Sonnenblumenkerne. Was? Dass du ein paar Sonnenblumenkerne oder so drauf hast und dann noch mit Kresse drüber. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Ja. Bei einem normalen Buffet glaube ich eher, also normales Buffet, da werde ich mich jetzt zu der wichtigsten Mahlzeit des Tages zurückbesinnen, Frühstücksbuffet, da fände ich es einfach geil, verschiedene Sorten von Brot zu haben. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Weil da einfach was zum Sehen, hey, das mag ich ausprobieren, da schneiden wir einen kleinen Scheibel runter, oder es ist schon runtergeschnitten, es ist frisch. Wenn es frisch ist. Wahnsinnig ist, ja. Ich habe schon so schlechte Frühstücksbuffets erlebt. Ja. Das Schlimmste war wirklich bei der Lissi ihrer Hochzeit in Budapest, da in dem Hotel in der Früh. Haben sie da die gebratenen Spiegeleier schon so ganz gekauft. Kennst du das? Ja. Und wie nennt man denn das Zeug? Convenience-Produkte. Das sind pasteurisierte. Falls das irgendwer nicht weiß, es gibt einfach schon bereits aufgeschlagene Eier, die was schon vorgebraten sind, perfekt, die was du dann nur mehr in so einem Bain-Marie. Das ist dieses Metall-Dingsi, oder? Was auf Buffet steht, das ist ein Bain-Marie. Ja. Und das tust du da rein und dann sind die Eier fertig. Aber das ist... Soll ich da sowas einmal bestellen? Nein. Außerdem, wir haben ja eben die Eier vom glücklichen Wanderhuhn, weißt du? Ja. Voll. Gar nicht gewusst, dass die Band Wanderhühner hat. Ich habe es mal gerade gedacht. Ja, also ich muss sagen, ich habe keine Lieblingsbuffetform. Außer es ist ein Buffet, wo ich mir ein Lappi bediene. Und das Einzige, was ich am Buffet gut finde, ist, dass ich nur immer den Kellner kriegen kann und 3 Eier gleichzeitig trauen kann. Sonst überwiegen die Sachen, warum ich Buffets hasse, meistens eine typisch österreichisch-lastige Ernährungsform. Zweitens Personen, die sich mitbedienen. Drittens die Art und Weise, wie gegessen wird. Viertens das Drängeln, fünftens das Anstellen, sechstens der unhygienischen, unappetitlichen Anrichtungsweisen, siebtens, bin ich schon bei siebtens? Hm. Naja, voll. Also die negativen Dinge überwiegen. Aber wenn ich jetzt in ein Lokal gehe, da gibt es ein Buffet und da ist relativ nie was los, Dann mag ich es. Dann mag ich es. Das finde ich dann gut. Mhm. Ja, und normalerweise musst du mal darauf achten, beim All-You-Can-Eat-Buffet sind die Teller voll klar. Damit du weniger drauf tust. Damit ich öfter gehe. Ja, oder damit es halt weniger isst. Ja, und was, gibt es gar nichts, was du am Buffet hast? Irgendwas musst du doch hassen. Du bist immer viel zu positiv. Ja, ich mag es auch nicht, wann gedrängelt wird, aber im Endeffekt genügt ein böser Blick, um die Gabel zu präsentieren. Ich glaube, die Leute haben viel zu viel Respekt vor dir. Aber ich mache das ja nicht. Ich stelle mich ja nicht an in der Reihe. Wenn ich da du gehst einfach dorthin, was du machst. Hey, Entschuldigung, da sind 20 Auswahlmöglichkeiten und ich weiß, ich is nur zwei. Mhm. Und meistens bei die zwei Sachen, da steht eh keiner, ganz ehrlich gesagt. Warum soll ich mich dann komplett anstellen? Das mache ich nicht. Da gehe ich dann direkt hin, sage Verzeihung und dann drehe ich mich eine. Mhm. Und das darf man nicht. Also das geht natürlich ganz, ganz klar gegen die, Buffetordnung. Es gibt nämlich tatsächlich eine Buffetordnung. Ja. Ja. Vor allem, ja, und mehr habe ich zu diesem Thema auch nicht zu sagen. Ich auch nicht. Wollen wir abschließen? Ja. Möchtest du uns erzählen, um was im nächsten Podcast geht? Nein! Nicht? Nein, möchte ich nicht. Warum nicht? Du kannst das machen. Ja, es geht um die... Es geht... Warte mal. So, es geht um die größten Fakes bei Lebensmitteln in Österreich. Genau. So wie die Spiegeleier. Ja, zum Beispiel. Mhm. Und dass wir eigentlich überhaupt nicht verarscht werden, sondern... Uns lassen. Genau, wir wollen ja eigentlich verarscht werden, weil eben die Information ist so ist da. Wir verdrängen es nur. Das haben wir bei meinem Lieblingsthema, bei der kognitiven Dissonanz. Das ist ein bisschen ein ambivalentes Verhalten. Absolut, ja. Auf alle Fälle, es gibt keine böse Lebensmittelindustrie, sondern wir werden es das nächste Mal beleuchten. Es gibt eine Lebensmittelindustrie, die was so viel Kohle macht. Ah, ups, warte, hätte ich schon fast was verraten für das nächste Mal. Hoffe, ihr es wissen wollt, was ich da jetzt sagen will. Schaltet wieder ein. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns. Ja, auf jeden Fall. Und kann uns jetzt einmal, wer bitte einmal einen Kommentar hinterlassen? Echt, Frechheit. Ja. Passt. Tschüss. Wiederhören. Schönen Tag.